Abschnitt 4 aus Nicholas Nickleby Band 5 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 41. Kapitel, welches einen romantischen Auftritt zwischen Mrs. Nickleby und dem Herrn nebenan in den Kniehosen schildert. Seit ihrer letzten denkwürdigen Unterredung mit ihrem Sohne hatte Mrs. Nickleby in allmählicher Steigerung angefangen, mit ungewöhnlicher Sorgfalt ihre Person zu schmücken, indem sie den gesetzten Matronenkleidern, welche bis dahin ihren Anzug gebildet, eine Menge von Verschönerungen und Zierraten hinzugefügt, die vielleicht an sich selbst wenig sagen mochten, aber zusammengenommen und in Beziehung auf den Gegenstand ihrer Eröffnungen betrachtet, von nicht geringer Bedeutung waren. Sogar ihr Schwarz erhielt durch den heiteren Stil, der sich in der Art kundgab, wie sie es trug, etwas Grabgefolglebendiges, und ihre Trauergewänder nahmen einen ganz neuen Charakter an und wurden aus äußeren Zeichen der Hochachtung für einen Toten und der Betrübnis über den Verlust desselben in Symbole höchst tödlicher und mörderischer Absichten auf einen Lebenden verwandelt, indem ihre sehr bescheidenen Reize gar sehr vermehrt und gehoben wurden, vermög einer klugen, hier und da angewendeten Verteilung gewisser jugendlicher Schmucksachen von wenig oder keinem Werte, die aus diesem Grunde aus dem allgemeinen Schiffbruche gerettet worden waren und ruhig in versteckten, nur selten das Tageslicht schauenden Winkeln alter Schiebläden und Schachteln geschlummert hatten. Es konnte sein, dass Mrs. Nickleby durch hohes Pflichtgefühl und Antriebe von untadeliger Vortrefflichkeit zu diesem Verfahren bewogen worden war. Sie hatte vielleicht die Sündlichkeit nutzloses Trauerns oder die Notwendigkeit ihrer blühenden Tochter ein Beispiel von Nettigkeit und Anstand zu geben erkannt. Oder die Veränderung hatte, ganz abgesehen von Rücksichten der Pflicht und Verantwortlichkeit, ihren Grund in Gefühlen der reinsten und uneigennützigsten Menschenliebe. Der Herr nebenan war von Nicholas geschmäht, ein alter Narr gescholten worden, und Mrs. Nickleby hatte diese Angriffe auf seine Einsichten einigermaßen verschuldet. Mag daher sein, dass sie fühlte, es komme einer guten Christin zu, auf jede ihr mögliche Weise zu zeigen, dass der gescholtene Herr keineswegs ein alter Narr sei. Und was hätte sie Besseres zu einem so tugendhaften und löblichen Zwecke tun können, als an ihrer eigenen Person allen Leuten zu beweisen, dass seine Leidenschaft die vernünftigste von der Welt und gerade das Ergebnis sei, das jeder Verständige und Nachdenkende als Folge davon hätte vorhersehen können, dass sie ihre gereiften Reize unvorsichtig und ohne Rückhalt sozusagen dicht vor die Augen eines nur zu empfänglichen Mannes von glühender Gemütsart gebracht hätte. »Ah«, sagte Mrs. Nickleby, nachdenklich den Kopf schüttelnd, »wenn Nicholas wüsste, was sein seliger Vater litt, ehe ich mit ihm versprochen war, wo ich ihm zu zeigen pflegte, dass ich ihn nicht leiden möchte, so würde er etwas mehr Gefühl beweisen. Dass ich doch jemals den Morgen vergessen könnte, an welchem ich ihm verächtliche Blicke zuwarf, als er darum bat, meinen Sonnenschirm tragen zu dürfen.« Oder den Abend, an welchem ich ihm unwillige Worte gab. Es war eine Gottesgnade, dass er nicht auswanderte, wozu ihn Verzweiflung fast angetrieben hätte. Ob sich der Selige nicht besser dabei gestanden haben würde, wenn er als Unverheirateter ausgewandert wäre? Dies war eine Frage, die zu erwägen seine Witwe sich nicht aufhielt, denn Käthchen trat mit ihrem Arbeitskästchen herein, und eine weit geringfügigere oder auch ganz und gar keine Unterbrechung gab Mrs. Nicklebys Gedankengange jederzeit eine andere Richtung. »Liebes Käthchen«, sagte sie, »ich weiß nicht, wie es zugeht, aber ein schöner, warmer Sommertag wie der heutige und das Singen und Zwitschern von 100 und wieder 100 Vögeln erinnert mich immer an Schweinsbraten mit Salbei und Zwiebelsauce und Bouillonbrühe.« »Eine sonderbare Ideenverbindung, Mutter.« »Kann sein und kann nicht sein«, entgegnete Mrs. Nickleby. »Schweinsbraten, lass einmal sehen. Gerade 5 Wochen nach deiner Taufe hatten wir ein gebratenes... Nein, es kann kein Schweinen sein, denn ich entsinne mich, es waren 2 zu tranchieren, und dein seliger Vater und ich würden uns doch nimmermehr hinter ein paar Schweine gesetzt haben. Es müssen Rebhühner gewesen sein.« »Schweinsbraten. Wir können überhaupt keinen Schweinsbraten gehabt haben, denn ich erinnere mich jetzt, dass deinem Vater schon der Anblick von gebratenen Schweinen in den Garküchen ganz unerträglich war und dass er zu sagen pflegte, sie riefen ihm immer sehr kleine Kinder in das Gedächtnis, nur dass die Schweine einen weit schöneren Teint hätten, und er hatte auch einen wahren Abscheu vor kleinen Kindern, weil es ihm an den Mitteln gebrach, eine größere Familie zu ernähren und weil ihm natürlicher Widerwille dagegen inwohnte. Es ist äußerst kurios, wie ich gerade darauf komme. Ich aß einst bei Mrs. Bevan in der breiten Straße beim Wagenfabrikanten links um die Ecke, wo der betrunkene Mann fast eine Woche vor Ablauf des Vierteljahrs in das Kellerloch eines leerstehenden Hauses fiel und erst gefunden wurde, als der neue Mieter einzog, und da hatten wir Schweinsbraten. Dies muss mir die Sache in das Gedächtnis gerufen haben, besonders da ein kleiner Vogel im Zimmer war, der während des ganzen Mittagessens sang. Zum wenigsten war es kein kleiner Vogel, sondern ein Papagei, und der sang auch eigentlich nicht, sondern schwatzte und fluchte fürchterlich, und ich weiß nicht, ob ich ihn bei Mrs. Bevan oder anderwärts sah, aber dies muss es sein, was mich darauf gebracht hat. »Meinst du nicht auch, liebes Käthchen?« »Es leidet durchaus keinen Zweifel«, erwiderte Käthchen lächelnd. »Meinst du das wirklich, Käthchen?« sagte Mrs. Nickleby mit so feierlichem Ernst, als ob es sich um eine Frage von der allergrößten Wichtigkeit handelte. »Wenn es nicht der Fall ist, so sag es ja, denn es ist immer gut, genau zu sein, besonders aber bei einer solchen Sache, die äußerst merkwürdig ist und es verdient, auf das Reine gebracht zu werden, wenn sie zur Sprache kömmt.« Käthchen antwortete lachend, dass sie vollkommen überzeugt wäre und da ihre Mutter noch Zweifel zu hegen schien, ob es nicht höchst wesentlich wäre, den Gegenstand noch genauer zu erörtern, so schlug sie der guten Frau vor, die Schönheit des Nachmittags mit ihr in der Laube zu genießen. Mrs. Nickleby willigte gern ein und die beiden begaben sich ohne weitere Vorrede in den Garten. »Das muss ich sagen«, bemerkte Mrs. Nickleby, als sie Platz genommen hatte, »dass es niemals eine so gutmütige Seele gegeben hat als Smike. Auf mein Wort, die Mühe, die er sich gegeben, diese kleine Laube zu ziehen und die schönsten Blumen umherzupflanzen, übertrifft alles, was ich möchte nur, aber er brächte nicht allen Sand an deine Seite, liebes Käthchen, so dass ich auf meiner nichts als Erde habe.« »Liebste Mutter«, sagte Käthchen hastig, »setzen Sie sich hierher, ich bitte, Sie tun mir einen Gefallen damit.« »Nein, liebes Kind«, entgegnete Mrs. Nickleby, »ich will und werde meine Seite behalten.« Käthchen blickte sie fragend an. »Auf mein Wort«, sprach sie weiter, »es ist doch sehr liebevoll und aufmerksam von ihm, dass er, Gott weiß, woher ein paar Ableger von den Blumen herbeigeschafft hat, von denen ich vorgestern sagte, dass ich sie so gern leiden möchte, und ich fragte, nein, von denen du vorgestern sagtest, dass du sie so gern leiden möchtest, worauf du mich fragtest, ob ich sie nicht auch liebte. Es läuft ganz auf eins hinaus. »Ich sehe an meiner Seite keine davon«, setzte Mrs. Nickleby forschend umherblickend hinzu, »aber Sie werden wohl am besten in der Nähe des Sandes fortkommen.« »Gewiss, Kätchen, du kannst dich darauf verlassen, und das ist der Grund, weshalb er sie alle an deine Seite gepflanzt hat, und den Sand hat er dahin gebracht, weil es die Sonnenseite ist. Er zeigt wirklich erstaunlich viel Verstand und Umsicht. Ich würde selbst kaum halb so viel bewiesen haben.« »Mutter«, sagte Kätchen mit unruhiger Eile sprechend und sich über ihre Arbeit hinunterbeugend, so daß ihr Gesicht halb versteckt war, »ehe Sie verheiratet waren, mein Himmel, Kätchen«, unterbrach Mrs. Nickleby, »wie schweifst du doch in aller Welt auf die Zeit vor meiner Verheiratung ab, indem ich von seiner Aufmerksamkeit gegen mich spreche? Du scheinst nicht das mindeste Interesse an dem Garten zu nehmen.« »Sie wissen ja, Mutter, wie lieb er mir ist«, sagte Kätchen wieder emporblickend. »Na gut«, fuhr Mrs. Nickleby fort, »aber warum lobst du denn die Sorgfalt nicht, womit er bestellt wird? Wie sonderbar du doch bist, Kätchen!« »Ich lobe sie gern, Mutter«, erwiderte Kätchen sanft, »der arme Mensch.« »Ich höre es aber fast nie«, versetzte ihre Mutter, »weiter will ich nichts sagen.« Die gute Dame war jetzt schon so lange bei einem und demselben Gegenstande geblieben, dass die kleine List ihrer Tochter, sie davon abzulenken, umso eher gelang. »Was wolltest du aber sagen, Kind?«, fragte sie. »Worüber denn?«, entgegnete Kätchen, die es rein vergessen hatte, wodurch sie ihre Diversion bewirken wollen. »Ei, Kätchen«, sagte Mrs. Nickleby, »schläfst du oder bist du ganz auf den Kopf gefallen? Du fingst von der Zeit vor meiner Verheiratung an.« »Ach ja«, versetzte Kätchen, »jetzt weiß ich es. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vor Ihrer Verheiratung viele Bewerber gehabt hätten.« »Bewerber, liebes Kind«, rief Mrs. Nickleby mit einem unendlich wohlgefälligen Lächeln aus. »Es müssen ihrer von Anfang bis zu Ende wenigstens ein Dutzend gewesen sein.« »Ein ganzes Dutzend, Mutter?« »Wahr und wahrhaftig, ein Dutzend. Und dabei ist dein seliger Vater oder ein junger Herr noch nicht mitgerechnet, mit welchem ich Tanzunterricht hatte und der sich nicht abhalten ließ, goldene Uhren und Armbänder in goldränderigem Papier nach unserem Hause zu schicken. Sie wurden immer zurückgeschickt und später unglücklicherweise nach Botany Bay ging, in einen Busch entfloh.« Anmerkung des Übersetzers: In Botany Bay nennt man die in die Wälder, Büsche, entlaufenden Verbrecher Bush Rangers. »Schafe schlachtete, ich weiß nicht, wie sie dahin gekommen sein mochten, und gehangen werden sollte, allein er erstickte sich zufällig und die Regierung begnadigte ihn. Ferner muss ich nennen«, Mrs. Nickleby zählte an den Fingern, »den jungen Drinkfast, Mogler, Susewind, Hansetaps, Tollpatsch«, Mrs. Nickleby hatte beim linken Daumen angefangen, war bis zum kleinen Finger gelangt und wollte eben zur rechten Hand übergehen, als ein lautes »Hm«, das hinter der Gartenmauer hervorzudringen schien, sowohl sie selbst als ihre Tochter nicht wenig erschreckte. »Was war das, Mutter?« flüsterte Kätchen. »Auf mein Wort, liebes Kind«, erwiderte Mrs. Nickleby beträchtlich außer Fassung, »wenn es nicht der Herr nebenan gewesen ist, so weiß ich in der Tat nicht, was möglicherweise ein ähnliches«, unterbrach sie, und es glich nicht einem gewöhnlichen Räuspern, sondern mehr einer Art Geheul, das den Widerhall ringsumher erweckte und so lang gezogen wurde, dass ein unsichtbarer Urheber ganz schwarz im Gesicht davon werden musste. »Ah, jetzt weiß ich, liebes Kind«, sagte Mrs. Nickleby und ergriff Kätchens Hand. »Sei nur ganz ruhig. Es gilt dir nicht und soll niemandem Schrecken oder Furcht einjagen. Lass uns jedermann geben, was ihm gebührt. Es ist meine Schuldigkeit, dies zu sagen.« Bei diesen Worten nickte Mrs. Nickleby mit dem Kopfe, klopfte der Tochter Hand viele Male und nahm eine Miene an, als ob sie etwas unermesslich Wichtiges sagen könnte, wenn sie wollte, aber Gott sei Dank Selbstverleugnung besäße und nicht wollte. »Was wollen Sie damit sagen?« fragte Käthchen offenbar höchst erstaunt. »Sei nur nicht unruhig und verwirrt, Kind«, erwiderte Mrs. Nickleby, nach der Gartenmauer blickend, »wenn du siehst, dass ich es nicht bin, und wenn es mal irgendjemand zu entschuldigen wäre, so würde es unter allen Umständen bei mir zu entschuldigen sein. Aber ich bin es nicht, Käthchen, nicht im Mindesten.« »Das Geräusch schien unsere Aufmerksamkeit erregen zu sollen, Mutter.« »Es sollte allerdings unsere Aufmerksamkeit erregen, zum wenigsten.« Mrs. Nickleby warf sich hier in die Brust und klopfte der Tochter Hand noch liebkosender und begütigender als zuvor. »Die Aufmerksamkeit der einen von uns beiden. Du brauchst gar nicht unruhig zu sein, liebes Kind.« Käthchen wusste augenscheinlich nicht, was sie von dem allen denken sollte und war im Begriff, sich weitere Aufklärung zu erbitten, als hinter der Gartenmauer ein Lärmen begann, wie wenn ein ältlicher Herr unter Geschrei heftig den losen Sandboden stampfte, und ehe das Letztere noch aufgehört hatte, schoss eine Gurke wie eine Rakete hoch in die Luft und fiel bald darauf vor Mrs. Nicklebys Füßen nieder. Und noch mehr. Der merkwürdigen Erscheinung folgten andere ähnliche. Zuerst wirbelte Pflanzenmark, sodann flogen mehrere Gurken zugleich empor und endlich wurde die Luft durch einen Zwiebeln-, Rüben- und Radiesschauer verdunkelt und was in die Luft geworfen wurde, fiel natürlich in Mrs. Nicklebys und ihrer Tochter Nähe zur Erde nieder. Käthchen sprang, nicht ohne noch etwas mehr erschrocken zu sein, von ihrem Sitze auf und ergriff ihrer Mutter Hand, um mit ihr hineinzulaufen, fühlte sich aber bei ihrer Absicht eher aufgehalten als unterstützt. Sie folgte mit ihren Blicken der Richtung der Augen ihrer Mama und geriet in einen noch größeren Schrecken durch die Erscheinung eines alten, schwarzen Sammetkäppchens, das allmählich, als ob der Mann, der es auf dem Kopfe hatte, eine Leiter hinaufstiege, über der Mauer emportauchte, die den Garten von dem Anstoßenden trennte, welcher gleichfalls zu einem einzeln stehenden Hause gehörte. Dem Käppchen folgte bald ein sehr großer Kopf und ein altes Gesicht mit einem paar ganz außerordentlich grauen, verstörten, weit geöffneten Augen, mit einem leeren, schmachtenden, schelmisch verdrehten, abscheulich anzusehenden Lauerblicke. »Mutter«, rief Käthchen für den Augenblick höchst bestürzt, »warum zögern, warum verlieren Sie Zeit? Oh, bitte, lassen Sie uns hineingehen!« »Liebes Käthchen«, sagte Mrs. Nickleby, ohne sich von der Stelle zu bewegen, »wie kannst du so kindisch sein? Ich schäme mich in deiner Seele. Wie magst du dir einbilden, durch die Welt kommen zu können, wenn du so feigherzig bist?« »Was ist Ihr Begehren, Sir?« redete sie den Zudringlichen, unwillig, aber doch zugleich geziert, lächelnd an. »Wie können Sie es wagen, in unseren Garten hereinzusehen?« »Königin meiner Seele«, erwiderte der Unbekannte, die Hände faltend, »schlürfen Sie diesen Becher.« »Welche Torheiten, Sir«, rief Mrs. Nickleby zurück, »bitte, liebes Käthchen, sei ruhig.« »Wollen Sie den Becher nicht schlürfen?« fuhr der Unbekannte fort, senkte den Kopf flehend auf die eine Seite und legte die rechte Hand auf die Brust. »Oh, schlürfen Sie den Becher!« »Ich werde nichts der Art tun, Sir«, sagte Mrs. Nickleby in stolzem Tone. »Ich bitte, entfernen Sie sich.« »Wie geht es so?« sagte der alte Herr, stieg noch eine Sprosse höher und legte die Ellenbogen so behaglich auf die Mauer, als wenn er aus dem Fenster schaute. »Wie geht es so, dass die Schönheit sich stets hartherzig zeigt, selbst wenn die Bewunderung so ehrenhaft und ehrerbietig ist wie die meinige?« Hier lächelte er, warf Mrs. Nickleby Kusshände zu und machte ihr mehrere tiefe Verbeugungen. »Liegt es an den Bienen, die, wenn die Honigmonate vorüber und wenn sie, wie man sich einbildet, durch Schwefel getötet sind, in Wahrheit nach der Berberei fliegen und die gefangenen Mohren durch ihre einschläfernden Lieder in den Schlummer lullen? Oder hat man«, er ließ hier die Stimme fast bis zum Geflüster sinken, »den Grund darin zu suchen, dass man die Bildsäule von Charing Cross vor kurzem um Mitternacht in einem Reitkleide Arm in Arm mit dem Brunnen von Aldgate auf der Stockbörse hat lustwandeln gesehen?« »Mutter, hören Sie, was er spricht«, flüsterte Käthchen. »Still, mein Kind«, sagte Mrs. Nickleby ebenso leise, »er ist sehr höflich, und ich glaube, es war ein Zitat aus den Dichtern. Sei doch nicht unartig, du kneifst mir ja den Arm schwarz und blau. Entfernen Sie sich, Sir.« »Gänzlich?« rief der Herr mit einem schmachtenden Blicke. »Ach, gänzlich?« »Ja, gänzlich«, erwiderte Mrs. Nickleby, »Sie haben hier nichts zu schaffen. Sie müssen es wissen, dass dieser Garten kein öffentlicher ist, Sir.« »Ich weiß es«, versetzte der alte Herr mit der tadelswertesten Vertraulichkeit den Finger an die Nase legend, »ja, diese Stätte ist eine geheiligte und bezauberte, und ihre Himmelsreize, abermalige Kusshände und Verbeugungen führen den Nachbargärten Honigsüßigkeit zu und rufen Blüten und Früchte ins Dasein vor der Zeit. Mit diesem Umstande bin ich bekannt, aber wollen Sie mir erlauben, o Schönste der Schönen, in Abwesenheit des Planeten Venus eine Frage an Sie zu richten? Er ist geschäftehalber nach der Oberkommandantschaft der Landtruppen gegangen und würde sonst aus Eifersucht auf Ihre überlegenen Reize störend zwischen uns treten. Käthchen, bemerkte Mrs. Nickleby zu ihrer Tochter sich wendend, »meine Lage ist wirklich äußerst unangenehm. Ich weiß nicht, was ich dem Herrn sagen soll. Man muss aber freilich höflich sein, weißt du?« »Liebste Mutter«, bat Käthchen, »erwidern Sie ihm kein Wort. Lassen Sie uns so schnell als möglich hineingehen und uns einschließen, bis Nikolas nach Hause kommt.« Mrs. Nickleby hörte diese Aufforderung mit einer Miene an, in welcher sich sehr viel Hoheit, um nicht zu sagen Verachtung, ausdrückte, wendete sich zu dem alten Herrn, der sie während ihres Geflüsters mit Käthchen gespannten Blicks beobachtet hatte, und sagte, »Wenn Ihr Benehmen der Art sein wird, Sir, wie ich von einem Gentleman erwarten darf, der Sie nach Ihrer Art zu reden und nach ihrem Wesen und Aussehen zu schließen sind. Käthchen, er sieht ganz wie dein Großvater in seinen besten Tagen aus. Und wenn Sie mir Ihre Frage in deutlichen Worten vorlegen wollen, so will ich sie beantworten.« Wenn Mrs. Nicklebys trefflicher Papa in seinen besten Tagen mit ihrem jetzt über die Mauer lugenden Nachbar Ähnlichkeit gehabt hatte, so musste er, um recht wenig zu sagen, ein sehr merkwürdig aussehender alter Herr in seiner Blütezeit gewesen sein. Vielleicht dachte Käthchen auch so, denn sie wagte es, sein lebendiges Konterfei mit einiger Aufmerksamkeit anzublicken, als es sein schwarzes Sammetkäppchen abnahm, einen vollkommen kahlen Kopf produzierte und eine Reihe von Verbeugungen machte, deren jede mit einer Kusshand begleitet wurde. Der alte Herr schien indes endlich vollkommen erschöpft zu sein, bedeckte sich, zog sein Käppchen sorgfältig über die Ohrzipfel herunter, nahm seine vorige Stellung wieder an und sagte, »Die Frage ist«, hier hielt er inne und blickte nach allen Richtungen umher, um sich auf das Vollkommenste zu überzeugen, dass keine Horcher in der Nähe wären. Sobald er sich davon überzeugt hatte, klopfte er sich mehrere Male an die Nase, begleitete das Klopfen mit einem listigen Blicke, als ob er sich zu seiner Vorschrift Glück wünschte, beugte sich weit vor und fuhr in lautem Geflüster fort. Sind Sie eine Prinzessin? Sie spotten, mein Osser, erwiderte Mrs. Nickleby und stellte sich, als ob sie sich in ihr Haus zurückziehen wollte. Ich spotte Ihrer nicht. Sind Sie keine Prinzessin? Sagte der alte Herr. Das wissen Sie ja, Sir, antwortete Mrs. Nickleby. Dann sind Sie eine Anverwandte des Erzbischofs von Canterbury? Fragte der alte Herr mit großer Begier. Oder des Papstes von Rom? Oder des Sprechers des Unterhauses? Verzeihen Sie, wenn ich irre, aber man hat mir gesagt, Sie wären eine Nichte der Straßenpflasterkommissäre und die Schwiegertochter des Lord Mayors und des Gemeinderats, was Ihre Verwandtschaft mit allen dreien erklären würde. »Wer diese Gerüchte verbreitet hat, Sir«, erwiderte Mrs. Nickleby mit einiger Wärme, »hat sich große Freiheiten mit meinem Namen herausgenommen, und ich bin überzeugt, dass mein Sohn Nicholas, wenn er darum wüsste, dergleichen nicht dulden würde.« »Was den Leuten doch einfällt«, setzte Mrs. Nickleby sich in die Brust werfend hinzu, »Nichte der Straßenpflasterkommissäre.« »Bitte lassen Sie uns hineingehen, Mutter«, flüsterte Kätchen. »Sei nicht so albern, Kätchen«, sagte Mrs. Nickleby unwillig, »aber so machst du's immer. Wenn man gesagt hätte, ich wäre die Nichte eines pfeifenden Dompfaffen, was würdest du dich darum kümmern? Ich finde nirgend Mitgefühl«, zimperte sie, »ich erwarte es aber auch zu meinem Glücke nicht.« »Tränen«, rief der alte Herr aus und machte dabei einen so energischen Sprung, dass er zwei oder drei Sprossen hinunterfiel und sein Kinn an der Mauer abschabte. »Greif zu den Kristallkügelchen, füllt sie, verkorkt sie gut, verschließt sie mit Siegellack, versiegelt sie mit einem Cupido, schreibt beste Qualität daran und stellt sie in den 14. Schrank mit einem eisernen Riegel obendrauf, um den Donner abzuhalten.« Während er diese Befehle erteilte, als wenn ein Dutzend dienstbarer Geister eifrig beschäftigt wären, sie auszuführen, kehrte er das Innere seines Samtkäppchens nach außen, setzte das Letztere mit großer Feierlichkeit so auf, dass sein rechtes Auge und drei Viertel seiner Nase versteckt wurden, stemmte die Arme in die Seite, warf einem in seiner Nähe sitzenden Sperlinge Zornblicke zu, bis das Tierchen davonflog, steckte mit einer Miene großer Zufriedenheit sein Käppchen in die Tasche und wendete sich äußerst ehrerbietig zu Mrs. Nickleby. »Schöne Madame«, waren seine Worte, »wenn ich in Betreff Ihrer Familie oder Verwandtschaft im Irrtume gewesen bin, so flehe ich demutsvoll Ihre Verzeihung an. Wenn ich glaubte, dass Sie mit auswärtigen Mächten oder inländischen Kollegien verschwägert wären, so lag der Grund darin, dass Sie ein Wesen, eine Haltung, eine Würde besitzen, worin Ihnen niemand gleich ist als Sie selbst, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der tragischen Muse, wenn dieselbe vor der Ostindischen Kompanie ohne Vorbereitung auf der Drehorgel fantasiert. Ich bin kein Jüngling, wie Sie sehen, Ma'am. Und obgleich Wesen wie Sie nicht altern können, so wage ich es doch, mich dem Glauben hinzugeben, dass wir füreinander geschaffen sind. »O Himmel, liebstes Kätchen«, sagte Mrs. Nickleby mit schwacher Stimme und sich abwendend. »Ich habe Landgüter, Ma'am«, fuhr der alte Herr sehr rasch redend fort und machte dabei eine Handbewegung, als wenn ihm dergleichen Dinge wie Staub wären. »Juwelen, Leuchttürme, Fischteiche, einen eigenen Walfischfang in der Nordsee und mehrere sehr einträgliche Austernbänke im stillen Ozeane. Wenn Sie die Güte haben wollen, sich auf die königliche Börse zu begeben und dem breitschuldrigsten Türsteher den dreieckigen Hut vom Kopfe zu nehmen, so werden Sie im Unterfutter seiner Hutkrone meine in ein Stück blaues Papier gewickelte Karte finden. Mein Spazierstock wird gleichfalls gezeigt, wenn man sich an den Kaplan des Hauses der Gemeinden wendet, welchem streng untersagt ist, Geld für das Sehenlassen desselben zu nehmen. Ich habe Feinde um mich, Ma'am, Er blickte nach seinem Hause und sprach sehr leise: »Die mich bei allen Gelegenheiten feindselig behandeln und die Absicht haben, sich meines Vermögens zu bemächtigen. Wenn Sie mich mit Ihrer Hand und Ihrem Herzen beglücken, so können Sie sich an den Lord Kanzler wenden oder das Militär zu Hilfe rufen, wenn es nötig ist. Es wird genügen, wenn Sie dem Oberbefehlshaber meinen Zahnstocher schicken und so das Haus von Ihnen vor der Trauung befreien. Danach Liebesseligkeit und Entzücken. Entzückungsliebe und Seligkeit. Werden Sie die meinige. Während der alte Herr die letzteren Worte mit gewaltigem Feuer perorierte, setzte er sein schwarzes Sammetkäppchen wieder auf, warf einen Blick gen Himmel, sagte etwas nicht ganz Verständliches von einem erwarteten Luftballon, der ein wenig zu lange ausbleibe, und wiederholte endlich seine Aufforderung an Mrs. Nickleby, die seinige zu werden. »Liebes Käthchen«, sagte Mrs. Nickleby, »ich vermag kaum zu reden. Es ist aber aller Beteiligten wegen nötig, dass die Sache für immer zu Ende gebracht wird.« »Mutter, es ist ohne Zweifel durchaus unnötig, dass Sie auch nur ein einziges Wort sagen«, entgegnete Käthchen. »Du wirst doch so gut sein, liebes Kind, mich nach meinen eigenen Einsichten handeln zu lassen«, bemerkte ihre Mutter. Werden Sie die Meinige, rief der alte Herr. »Sie können es selbst kaum erwarten, Sir«, nahm Mrs. Nickleby die Augen verschämt niederschlagend das Wort, »dass ich mich gegen einen Unbekannten darüber äußern werde, ob ich mich durch solche Anträge geschmeichelt und verpflichtet fühle oder nicht. Sie sind wahrlich unter höchst ungewöhnlichen Umständen gemacht worden, müssen indes in einem gewissen Sinne und je nach einem gewissen Maße, Mrs. Nicklebys gewöhnliche Beschränkung, erfreulich und angenehm für die Gefühle einer Frau sein. Werden Sie die Meinige, rief der alte Herr abermals. Gog und Magog. Werden Sie die Meinige. »Es muss genügen, Sir«, fuhr Mrs. Nickleby vollkommen ernsthaft redend fort, »und ich bin überzeugt, Sie werden einsehen, dass es Ihnen gebühre, nach erhaltener Antwort sich zu entfernen. Es muss genügen, dass ich Ihnen erkläre, ich bin entschlossen, im unverehelichten Stande zu bleiben und mich meinen Kindern zu widmen. Sie glauben vielleicht nicht, dass ich Mutter von zwei Kindern bin. Es ist in der Tat von vielen bezweifelt worden, die es schlechterdings nicht für möglich halten wollten. Allein es ist der Fall und Sie sind beide erwachsen. Wir freuen uns, Sie zum Nachbarn zu haben, freuen uns ganz unendlich darüber. Allein es ist unmöglich, durchaus unmöglich, dass Sie in ein anderes Verhältnis zu uns treten. Ich kann und werde auf Ihre Bewerbung nicht eingehen. Es ist sehr schmerzlich, Anträge zurückweisen zu müssen, und es würde mir lieber sein, wenn keine gemacht worden wären. Aber wie dem sei, dies ist die Antwort, welche ich längst zu erteilen entschlossen war und die ich stets erteilen werde.« Mrs. Nickleby richtete diese Worte teils an den alten Herrn und teils an Käthchen, andernteils waren sie selbst Gespräch. Gegen den Schluss ließ der Bewerber eine bedeutende, sehr unerbietige Unaufmerksamkeit blicken, und Mrs. Nickleby hatte kaum geschlossen, als er zum großen Schrecken sowohl der Mutter als der Tochter plötzlich seinen Rock abwarf, auf die Mauer sprang, eine Stellung annahm, die seine kniekurzen und grauwollenen in das vorteilhafteste Licht brachte, und damit schloss, dass er sich auf das eine Bein stellte und sein Lieblingsgeheul mit vergrößerter Heftigkeit wiederholte. Während er noch die letzte Note aushielt, glitt eine schmutzige Hand rasch und verstohlen wie zum Fang einer Fliege über den Mauerrand und fasste sodann mit der größten Geschicklichkeit den einen Enkel des alten Herrn. Gleich darauf erschien die dazugehörende und bemächtigte sich des anderen. Der alte Herr hob beide Beine ein paar Mal mühsam empor, als wenn sie äußerst plump gearbeitete und unvollkommene Stücke einer Maschine wären, blickte darauf in seinen Garten hinunter und brach in ein lautes Gelächter aus. »Sind Sie es?« sagte er. »Ja, ich bin es«, erwiderte eine barsche Stimme. »Wie befindet sich der Kaiser der Tartarei?« »Ganz wie gewöhnlich, weder besser noch schlechter.« »Aber der junge Prinz von China«, fragte der alte Herr mit lebhafter Teilnahme weiter, »hat er sich mit seinem Schwiegervater, dem großen Kartoffelnhändler, ausgesöhnt?« »Nein, und er sagt, dass er es auch nicht wollte.« »Wenn das der Fall ist, so wird es vielleicht gut sein, wenn ich hinunterkomme.« »Das ist meine Meinung auch.« Die eine der Hände ließ vorsichtig los, der alte Herr ließ sich auf ein Knie nieder, verbeugte sich unter süßem Lächeln vor Mrs. Nickleby und verschwand zuletzt etwas eilfertig, als wenn er an den Füßen hinuntergezogen würde. Sein Verschwinden beruhigte Käthchen nicht wenig. Sie wollte eben ihre Mutter anreden, als die schmutzigen Hände abermals sichtbar wurden. Unmittelbar darauf folgte ihnen die Gestalt eines gemein aussehenden, kurz und dicken Mannes, der dieselbe Leiter hinaufgestiegen war, auf deren Sprossen noch vor wenigen Augenblicken der merkwürdige Nachbar gestanden hatte. »Bitt um Vergunst, meine Damen«, sagte der kurze und dicke Mann greinend und den Hut lüftend. »Hat einer von Sie eine Liebeserklärung gemacht?« Käthchen bejahte. »Na ja, er macht's immer so, lässt und lässt nicht.« »Ich brauche nicht zu fragen, ob der arme Mann nicht bei Verstande ist.« »Und freilich brauchen's nicht danach zu fragen«, erwiderte der Mann, sein Taschentuch aus dem Hute nehmend und sich das Gesicht abwischend. »Es ist offenbar genug.« »Hat er sich schon lange in diesem Zustande befunden?« »Jawohl, jawohl.« »Leidet er ohne Hoffnung?« fragte Käthchen mitleidig. »Ohne alle Hoffnung und verdient's auch nicht besser«, antwortete der Wärter. »Er ist noch ein gut Teil angenehmer von Sinnen, als er bei Sinnen war. Er ist der hartherzigste und gottloseste alte Erzbösewicht gewesen, den es jemals gegeben hat.« »Was Sie sagen«, rief Käthchen aus. »Bei St. Görge«, sagte der Wärter, den Kopf so ernstlich schüttelnd, dass sein Hut fast heruntergeflogen wäre, »habe niemals mit einem solchen Schlingel zu tun gehabt, und mein Kamerad spricht ebenso. Er hat seine Frau in die Grube gebracht, seine Söhne aus dem Hause geworfen, seinen Töchtern die Tür gewiesen. Es war ein Gottessegen, dass er endlich vor Bosheit, Geiz, Unmäßigkeit und Trunkliebe verrückt wurde. Denn er hätte sonst andere Verrückte gemacht. Dass er doch noch Hoffnung hätte, der alte Kujon. Es gibt nicht gar zu viel Hoffnung in der Welt. Ich will aber eine Krone wetten, was davon vorhanden ist. Das ist Leuten aufgespart, die es mehr verdienen wie der.« Der Wärter begleitete dieses sein Glaubensbekenntnis mit einem abermaligen Kopfschütteln, lüftete den Hut verdrießlich, nicht weil er übler Laune gewesen wäre, sondern bloß weil ihm die Nichtswürdigkeit des alten Herrn sehr durch den Kopf ging, stieg die Leiter hinunter und nahm sie mit sich fort. Mrs. Nickleby hatte ihn während dieser Unterredung streng und fest in das Auge gefasst. Sie seufzte jetzt tief, warf die Lippen auf und schüttelte langsam und zweifelhaft den Kopf. »Der arme Mensch«, sagte Käthchen. »Freilich, freilich«, fiel ihre Mutter ein, »es ist ein Schimpf und eine Schande, dass so etwas gestattet wird. Wie lässt es sich aber ändern? Die menschlichen Schwächen, wie glaubst du denn, dass der arme Herr nicht bei Verstande ist? Kann man eine andere Meinung hegen, wenn man ihn gesehen hat, Mutter?« »Käthchen«, sagte Mrs. Nickleby, »ich sage dir, er ist nichts weniger als von Sinnen. Ich bin erstaunt, wie du so leichtgläubig sein kannst. Die Leute geben es vor, die sein Vermögen an sich reißen wollen. Sagte er nicht selbst, dass Anschläge gegen ihn im Werke wären? Es mag sein, dass er etwas wunderlich und zerstreut ist, was viele sind, aber ordentlich verrückt, das ist er mitnichten, denn wie könnte er sonst so ehrerbietig und ganz in der poetischen Sprache reden und mit so viel Verstand, Umsicht und Klugheit Heiratsanträge machen? Nicht so, dass er in die Straßen liefe und vor dem ersten besten Guck in die Welt von Mädchen auf die Knie senke, wie es ein Wahnwitziger machen würde. Nein, nein, Käthchen, es ist viel zu viel Methode in seinem Wahnwitze. Verlass dich darauf, liebes Kind. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 22. Oktober 2024.